Das sollte jetzt nachgerade jeder wissen, dass Rom und Juda im Geheimen zusammenarbeiten und zur Ausrottung des deutschen Volkes den Weltkrieg heraufbeschworen haben, das deutsche Volk um den Sieg brachten und sein jetziges Elend verschulden. Bezüglich des Judentums können wir uns den Nachweis ersparen. Es genügt hier auf die bereits erschienene, sehr umfangreiche, beweiskräftige wissenschaftliche Literatur zu verweisen. Es sei hier insbesondere auf das kleine, aber inhaltsreiche Werk von Hans Lienhardt, ein Riesenverbrechen am deutschen Volke, Großdeutscher Verlag Weißenburg in Bayern, verwiesen. Es bringt urkundliche Nachweise über die schwere Blutschuld Judas und seiner Hilfstruppen, Jesuitismus, Freimaurertum und so weiter, enthält die von langer Hand zur Vernichtung des deutschen Volkes vorbereiteten jüdischen Verbrecherpläne und zeigt, wie das Judentum heute in Deutschland versucht, mit gewaltigen Geldmitteln den Sinn des gläubigen deutschen Volkes durch Missbrauch der Religion und durch kecke Bibelfälschungen für seine Zwecke zu formen. Sowie auf das öffentliche Bekenntnis des französischen Oberrabbiners in der Pariser Hauptsynagoge 1919. Überall in der Propaganda gegen Deutschland hat der jüdische Patriotismus die Palme davongetragen. Was allein der weltumspannende Judenverein geleistet habe, könne er nur andeuten. Bis zu einem gewissen Punkte ist der Weltkrieg ein jüdischer Sieg gegen den modernen Nebukadnezar, also Deutschland. Mit Deutschland ist Israels erbarmungsloser Todfeind ans Kreuz geschlagen. Also, ans Kreuz will uns das Judentum schlagen. Merken wir uns diese Worte dieses Vertreter des arierfeindlichen atlantisch-jüdischen Priesterstaates bis zum Tage der Abrechnung. Hinsichtlich der Blutschuld des anderen atlantischen Kompagnons sind einige Hinweise notwendig. Das wichtigste Werkzeug des atlantischen Papsttums zur Erreichung seiner Weltherrschaftspläne ist der von dem Juden Leinitz zum zweiten Male, und zwar als Kampforden für das Judentum unter dem Deckmantel der Religion, gegründete Jesuitenorden, eine Art Freimaurerorden in religiös-kirchlichem Gewande, ein reißender Wolf im Schafskleide. Sein Ziel ist die Eroberung der politischen und wirtschaftlichen Macht in der ganzen Welt und die Beherrschung derselben durch den römischen Papst, der bekanntlich nach Windthorsts Reichstagsrede vom 15. Mai 1872 nur eine Puppe in seiner Hand ist und damit für das Judentum. Aufsehenerregende Tatsachen hierüber brachte Ahlwardt in seiner Broschüre »Mehr Licht«, die wegen ihres Inhalts von Juden und Jesuiten aufgekauft wurde, weil sie die Wahrheit sagte, welche durch die tatsächlichen Ereignisse bewiesen wurde. Dresden 1910, Freideutscher Verlag. Siehe ferner K. von Widomhoff, die entdeckten Henker des deutschen Volkes, das blutige Komödienspiel um Bayern und Reich, um Hitler und Ludendorff. Sowie Müller, Ultramontanes Schuldbuch und Dr. Hoffmann, Rom, Juda und wir. Nach außen hin gibt sich der Jesuitismus als eine religiöse Einrichtung, in Wirklichkeit aber ist er nach den Enthüllungen des italienischen Ministers Gioberti, eines ehemaligen römischen Jesuiten, und nach Windthorst ein organisiertes Raub- und Verbrechersystem. Aus dem Programm der Jesuiten von Chiari 1849 seien nachstehend einige Sätze angeführt. Wir erstreben die Priesterherrschaft über die ganze Welt, Seite 128, und die Vernichtung der Ketzer, Seite 136. Die Welt soll ein Priesterstaat werden und der Papst, aber einer aus unserer Fabrik, dessen einziger Abt, Seite 126. Der kommunistische Jesuitenstaat Paraguay war eine kleine Probe unseres Systems, Seite 129. Durch die Verbindung der Religion mit Politik werden wir das ganze Menschengeschlecht unterjochen. Im Beichtstuhl muss unser oberster Grundsatz gelehrt werden, man muss Gott, das ist seinem päpstlichen Stellvertreter, mehr gehorchen als der Regierung. Seite 184. Wir wollen die Weltherrschaft erzwingen, ehe die Aufklärung sich weiter verbreitet. Die Dummheit und Sinnlichkeit der Völker macht sie zu Werkzeugen unseres Sieges. Seite 129. Das göttliche Instrument unserer Macht ist der Beichtstuhl. Die große Masse wollen wir durch Phrasen von Freiheit, Recht und Menschenwürde, Seite 192, und dadurch einfangen, dass wir der Freiheit scheinbar ungeheure Zugeständnisse machen, bürgerliche und politische Gleichheit, Freiheit des Kultus, des Unterrichts und Vergesellschaftlichung, Sozialisierung predigen und den Massen vorspiegeln, sie erlangten dadurch den Himmel auf Erden. Siehe kommunistischer Jesuitenstaat Paraguay, Seite 182. Man vergleiche damit das gleichlautende sozialistische, kommunistische und bolschewistische Programm. Den Großen aber, Bürgern und Bauern, Abgeordneten und auch den Protestanten, werden wir in Revolutionszeiten den Gedanken beibringen, dass Ordnung nur wiederherzustellen sei, wenn der allmächtigen Kirche die Leitung des Volkes überlassen werde, weil diese allein die Macht dazu habe, und dass man das Volk wieder in Dummheit einwickeln müsse, Seite 142. Dass deshalb das ganze Schulwesen verkirchlicht und dem Volke die Bibel, die kriechende Schlange, aus deren Feuer sprüht, vorenthalten werden müsse. Wir müssen den aufrührerischen Geist der Zeit selbst nähren, mit Staatsumwälzungen drohen oder sie herbeiführen, die Fürstenmacht zertrümmern und auf ihren Trümmern das Gebäude der Kirchenherrschaft aufführen. Wir allein verstehen, eine Revolution zu machen, gegen die alle Revolutionen der Vergangenheit nur Kinderspiele sein werden. Seite 144. Bischöfe und Geistliche müssen in die Glut blasen, bis zu dem Tage, wo wir uns nicht mehr in Geheimnisse zu hüllen haben. Seite 171 und Seite 184. Wir wollen die Katholiken mit dem bittersten Hass gegen die Protestanten erfüllen und diesen bis zum Tage des offenen Kampfes verbergen lassen, aber sorgsam verbergen, was die Kirche eigentlich ist und bezweckt. Seite 191. So viel von den Enthüllungen des Ministers Gioberti, die von den Jesuiten nicht bestritten werden konnten. Dazu sei bemerkt, dass die fähigsten Köpfe des Jesuitenordens im Freimaurerorden tätig sind, der wie jener unter Leitung der jüdischen Weltregierung steht und für Judas Zwecke tätig ist, was nur die höchsten Grade dieser Orden, also die Juden, wissen. Auch die sozialistischen und kommunistischen Parteien werden vom Jesuitismus mit aller Macht unterstützt, wie aus der Gleichheit ihrer Ziele hervorgeht. Siehe hierüber Hans Lienhardt, ein Riesenverbrechen am deutschen Volke, und Ahlwardt, Mehr Licht, Dresden 1910, Seite 75. Die Wesensgleichheit und die Zusammenarbeit von Judentum und Bolschewismus und Jesuitismus werden neben Lienhardt durch die Tatsache blitzartig bewiesen, dass die bolschewistische russische Judenregierung die griechisch-katholische Kirche ausplündern und ihre Geistlichkeit ermorden ließ und dem römischen Jesuitismus, dem Hauptwerkzeug des Judentums zur Erreichung der Weltherrschaft, das russische Volk in Genua 1922 auslieferte zur Verewigung der Judenherrschaft, denn diese und die Jesuitenherrschaft sind ein und dasselbe.